Eltern, den Sturm der Nähe euch in die Ohren rief. Ja, auf der Sonne entgegen, mit uns geht die neue Zeit. Wenn alle versagen, die Fäuste gefallen, wir sind ja zum letzten bereit. Ja, wir wir zeigen uns an. Berlin marschieren wir, kämpfen wir. Hier, wo der Herr,